Die Woche im Rückblick. Hallo, ich bin Marcel Hampel. Hallo, ich bin Nico Fischer. Wir haben uns das Lied Let's Get Ready to Rumble ausgesucht von Michael Puffer, weil es uns an Basketball und eine Geburtstagsfeier erinnert. Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Y'all ready for this? for this. Ich blase Kammermusik und zwar ganz dufte.

Kuddel atme tief durch und was kann ihr dafür, dass ich sie liebe? Ich lieb sie nur wegen dir. Was kann er nicht dafür, dass die Welt so groß ist? Aber heute Nacht, mein Schatz, geh ich vor Anker bei dir. Fashion Lola die Frisur versaut. Oh, da gibt's so einen und der heißt Kuddel. Kuddeladeldu sieht seine Liebste. Kuddeladeldu gerät im Braus. Kuddeladeldu, sie trägt ein Baby. Kuddeladeldu war lang nicht zu Haus. Und Kuddel weiß nicht, ob er weinen oder lachen soll. Aber dann besinnt er sich eines Besseren. Er spendiert eine Runde und singt nach. Dafür, dass ich sie liebe, ich lieb sie nur wegen dir. Was kann er nicht dafür, dass die Welt so groß ist? Da heut Nacht, mein Schatz, geh ich vor Anker bei dir. Yeah. Schaden. Gestern auf der Autobahn, da ist es geschehen. Ein Porsche hat mich überholt, ließ mich einfach stehen. Er hat mein Ego ausgebremst, ich schrei noch SOS. Vertrauensvoll an ihren Arzt oder Mechaniker. Jetzt lieg ich da, alles ist so weiß. Die Wände sind aus Gummi, in der Weste ist es heiß. Nur manchmal kommt ein Pfleger und sagt, er will mich baden. Brrn, da, da, brrn, boah, mal Eierknall. Ich bin der Jongleur, der Platzfehler und so dele ich auf das Dörte, Pekasine, Ligadela. Deutsch von Schäden, oder wie, was ich spiele. Wie uns im Norden, hey, das nicht Disco, sondern Dance, aber dele. Krake, fehl, platt in das Mikrofon. Wirst nicht Juden, Norden ist das schwer, tut das Stone. Wohnen, Hane, wo der Kant, dumm wie all. Und da schnackt man nur mal so. Hör mal, bringt ein Tau, Hummel, Hummel. Ich bin Rute, Schiffmeister, bin als der anderen Nordisch bei Nature. Sag mal, weißt du überhaupt, was das Leben hier so bringt? Was das regulär bedeutet, wenn das Schicksal dir klingt? Und du morgens deine Stuhlen auf dem Küchentisch vergisst? Aber du die ganze Chose erst bei Blumen und Voss vermisst. Das ist nicht so leicht, wie du meinst, mir Jung. Das ist eine Schiedpuckelei und die merken Rücken krumm. Hart genug, sagt man sich, und gibt sich selten auf die Schnauze. Und wenn wir uns mal hauen, dann holst'n in die Pauze. Mauze, Jung, war bei uns nie so ein Thema. Modern sechs Politiker, die kommen und die gehen mal. Wichtiger mir Jung, merkst du ja ohne Wachs. Die im Süden essen Stäbchen und wir essen Lachs. Neulich! Disco. Wie Samstagnacht, wie bei John Travolta. Holter die Polter, der Basspump ist Obervolta. Hello people, we are here. In one hand a micro, in the other a beer. We hear our music very loud. Hey girlie, do you wanna be my Frau? Nachtfieber, Nachtfieber. Natürlich verführe ich diskomanisch. Panische Tanzage voll in Rage. Bei unserer Trommelfellmassage keine Blamage in dieser Passage. Denn die Disco-Kugel, Tobi Tob, läuft immer, wenn ich am Mikrofon roh. Und der Laserdancer am Klavo steht mir aber dann die Show. Wo wird das Tanzbein geschwungen? Yo, ich bin jung, Jorn, an der Worte kann bohren. Das gleiche Brise von vorn, gib mir jetzt mal Koloren. Yo, jeden Abend doppen, switch und komm erst durch, wenn ein mir Geld ist. Futsch, Mann, in der Tönen, go mir aus der Sinn. Ich bin, was ich bin, komm mir nicht an die Blöden. Doch komm, fix mal rum, um die den Norden anzukriegen. Wie uns da ist, geh mal was los, auf deine Riegen. Seh dir erst mal Dorn im Kühlmuttern all. Schmeckt dir das nicht, ist mir das auch schiedegold. Du bist im Wolkenschiff, weil ich hätte dich nur schlimm. Aber pass auf, du Tüffel, wie nehmt ihr auf die Schiffe? Ich liebe die Schiffe, das Meer und den Hafen. Und ich liebe es an der Party, breiter Mensch reinzuschlafen. Ich bin ein Hamburger Jong und ich komm voll in Schwung. Wenn ich hüpf und spring und von Hamburg sing. Samstagabend ein Kühlen und ein kühles Blondes. Und auf die Schnelle noch ne Fischfrikadelle. Schon Stördebäcker wusste, dass er Norden rockt. Und hat mit seinen Kahn hier gleich angedockt. Ja, ihr hört richtig, heute ist Disco-Zeit. Weil alles nach Disco schreit. Und ihr fragt euch, ob der König das Versprochene hält. Ja, na klar, denn ich bin nordisch bei Nature. Nordisch, nordisch bei Nature, nordisch. Wir haben soeben die 3 Minuten 30 Schallplatz. Ja, das von. Jeden Tag sehen, denn nur wenn wir schlafen, können Geister aufstehen. In unserer Schule sitzen sie nachts, sie machen wie wir den gleichen Quatsch. Die kleinen Geister sind grün und frech, und wenn es hell ist, sehen sie schlecht. Sie können sich besser nachts bewegen, wenn normale Schlümpfe in den Betten liegen. Ich sag euch, die sind rasend schnell, und ihre Augen, die leuchten hell. Und manchmal sehen sie durchs Fenster und denken, Schlümpfe sind Gespenster. Am liebsten die ganze Nacht Unsinn machen. Sie schwingen sich schnell von Baum zu Baum, um im Dunkeln die grünen Äpfel zu klauen. Sie springen auch gern von Dach zu Dach und poltern alle Schlümpfe wach. Und weil grüne Geister unsichtbar sind, denken alle, das war wohl der Wind. Die grünen Geister spielen gern im Garten und graben sich mit einem Spaten wie Maulwürfe ein Loch ins Beet, das ihr dann erst beim Aufstehen seht. Ich sag euch, sie sind unsere Freunde, auch wenn wir nur von ihnen träumen. Denn im Verstecken sind sie Meister, es gibt sie doch, die grünen Geister! Fußball-AM Samstag-Konferenzschaltung. Seid ihr alle da? Könnt ihr mich hören? Hallo Dresden! Wir sind wieder mal hier für Sie am Ball und die Spieler laufen auf. 15 Leiber krank, aber Gott sei Dank ist der Torwart echt super drauf. Und da schaut er sich um und da tänzelt er rum und da springt er zurück und vor. Und da kommt endlich der Schuss, den er halten muss. Einfach Büpfschluss, der Ball im Tor! Naja, macht ja nix, sowas geht ja fix. Und jetzt schalten wir wieder um, hallo Betzenberg. Die Beleidung schon ab, das war wirklich knapp, denn hier ist das Spiel gleich um. Aber cool, ganz cool, es steht 0-0 und es schläft das Publikum. Doch was ist denn das, dieser lange Pass? Und die Stürmer steht ganz frei. Und er holt er aus und der Torwart stürzt raus und da ist das Spiel vorbei. Ja, ja, dieser Bericht war interessant oder nicht, doch wir schalten um, frag mich nicht warum. Hallo, hallo Stuttgart! Naja, meinetwegen hier in Stuttgart fällt Regen und das Spiel wird sich ersehen. Und der Ball, der flutscht, dir der Spieler rutscht, aber wenigstens tut's nicht weh. Und wir geben ab, denn ich höre gerade, dass in München ein Tor fällt. Ja, aber nur beinahe, denn die Viererkette fällt. Na gut, dann schalten wir eben nicht nach München. Köln, bitte melden. Hier ist kaum am Rhein, der Ball muss doch rein. Komm schon, schieß doch, Paul. Doch der Letzte, der verteidigt, total beleidigt und begeht am Paul ein Foul. Und da fällt gleich um am Elfmeterpunkt und hat Tränen im Gesicht. Und eine Menge Jod und eine Menge Tod und der Schiedsrichter pfeift nicht. Ich höre gerade, es ist nichts los in den Stadien. Dann machen wir vielleicht Musik. Nein, doch kein, nicht doch. Aha, ja, dann gehen wir mal nach Schalke. Hallo, Schalke. Reiten los, ja wo reiten Sie denn bloß? Schumacher macht gerade einen Bock zum Stopp. Hallo? Und der Stich hier, dann snappt dort das Bobberle, macht jetzt ein fantastisches Fehl von Lob. Schalke! Und die Latte ruckt und die Latte zuckt, dass ich bin drüber, irgendwie. Hallo? Nach Wien trägt dich vor, dass ich Chancenrekord, aber dann verliert das Spiel. Da ist jetzt irgendwas schiefgelaufen, ich wollte eigentlich Schalke. Hallo, hier Schalke! Hier ist was los, Stimmung riesengroß, denn der Gegner ist dezimiert. 7 Feldverweise, das ist wirklich schade, denn jetzt spielen 11 gegen 4. Dann ist eh egal, aber jetzt nochmal, wie schaut denn in München aus? Wohne Harvards, Frieden, Sommer, bleibt sein eh schon längst zu Haus. Das ist jetzt nochmal die Zentrale, also praktisch die Zentrale der Fußball-AM-Sonntag, Samstag-Konferenzschaltung. Ich habe gerade keine Ahnung, wo wir hinschalten, denn die Verbindung ist abgerissen. Abgerissen ist sie. Hallo, hört mich jemand? Hamburg, bitte melden, ist da irgendjemand? Liebe Zuhörer, hören Sie mich? Scheiß Zuhörer! Machen wir jetzt Musik oder was? Weiß irgendjemand irgendwelche Ergebnisse? Welchen Tag haben wir denn heute? Kann mir jemand sagen, wer ich bin? So viel ich weiß, wurde heute in folgenden Stadien gespielt oder auch nicht. Was ist denn hier los? Sind wir noch auf Sendung? Welche Sendung? Mama, ich will auf deinen Schoß! Der geilste Trainer der Stadt. Burn him up, wer schleppt die geilsten Weiber ab? Burn him up. Wer trägt Größe XXS? Burn him up. Und ist dafür schon ganz schön cash. Mit Playmobil. Burn him up. Wer redet, was kein Mensch versteht? Burn him up. Wer hat an der Uhr gedreht? Burn him up. Wer spielt Fußball und kein Golf? Burn him up. Wer hat Angst vor bösen Wolf? Kirche. Mein Gott, wer singt gern mit Village People? Keiner, keiner. Franz ist groß und was ist Berti? Kleiner, kleiner. Wer muss schon um 8 ins Bett? Mein Gott, mein Gott. Und wer ist eigentlich doch ganz nett? Mein Gott. Ja, die Folks anlässlich der Woche im Rückblick. I'm sorry. Ja, das war meine verkorkste Woche. Ich hatte eine sehr heiße Woche, wir waren in der Wüste und das Lied eben war Birdie Folks von Stefan Raab. Und jetzt kommen wir schnell zum Rückblick der Woche. Wir fangen an, Schwerin. Vermutlich rechtsradikale Jugendliche haben auf einem Zeltlager in Mecklenburg-Vorpommern Camper mit Stahlrohren und Baseballschlägern angegriffen. Dabei wurden 6 Menschen teilweise schwer verletzt. Zeitgleich attackierten diese Jugendlichen auf 2 anderen Campingplätzen im nördlichen Bundesland ebenfalls Camper und verletzten 7 von ihnen. Ob es sich auch nun in diesen Fällen um rechtsradikale Täter handelte, ist bisher noch unklar. Die Polizei nahm 47 Jugendliche und darunter 10 junge Frauen vorläufig fest.